Die Vertretung der koreanischen Volksarmee in Panmunjom veröffentlichte am 3. Mai ein Memorandum unter dem Titel »Die USA können der Verantwortung für die Entstehung der schlimmsten kriegerischen Lage auf der koreanischen Halbinsel nicht ausweichen«. Im Memorandum hieß es, die koreanische Halbinsel befindet sich heute in der schlimmsten Lage, die nicht wiedergutzumachen ist. Nach einem abenteuerlichen Kriegsszenario, das die Eroberung des Territoriums der TVRK und den Umsturz ihrer Staatsordnung zum Ziel hat, werden unter Einsatz enormer Atomkriegsrüstungen und Streitkräfte zu Land und See und am Himmel die gemeinsamen Militärübungen, die an einen wirklichen Krieg erinnern, dreidimensional durchgeführt. Die Wiederaufnahme des psychologischen Krieges gegen den Norden an der militärischen Demarkationslinie und die offenen Verletzungen der Territorialgewässer im gefährlichsten Wassergebiet auf dem koreanischen Westmeer, die darauf gerichtet sind, einen Aggressionskrieg gegen die TVRK auszulösen, haben längst ihre Gefahrengrenze überschritten. In der Zeit, wo die ganze Welt nach Frieden und Sicherheit strebt, entsteht auf der koreanischen Halbinsel die ernste kriegerische Lage, die durchaus von den räuberischen USA künstlich verursacht worden ist. So wurde im Memorandum entlarvt, dass die USA die Spannung auf der koreanischen Halbinsel ständig zu spitzen und durch eine beispiellose militärische Erdrüsselungsoffensive den Frieden und die Sicherheit des Landes und der Nation schwer verletzen und somit einen verbrecherischen Krieg gegen die TVRK entfesseln wollen. Weiter wurde im Memorandum hervorgehoben, wie gestern werden die Armee und das Volk der TVRK auch heute und morgen nur mit der Waffe von Songun ihren Erzfeind, den US-Imperialismus, unbarmherzig vernichten.